Abschnitt 12 aus Neue Märchen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Neue Märchen von Paul Heise. Abschnitt 12. Das Märchen von Nils mit der offenen Hand. Anfang. Es war einmal in uralter Zeit ein mächtiger Seekönig, Klaas Eisenzahn genannt. Da man von ihm sagte, er könne eine Kokosnuss, die man sonst nur mit der Axt zu öffnen vermag, mit den Zähnen aufbeißen. Dessen Schloss stand auf der hohen Düne an einer Nordseebucht, in der in friedlicher Zeit feine Drachenschiffe vor Anker lagen. Oft aber fuhr er auf ihnen weit in die See hinaus, sei es, um wehrlose Kauffahrer zu überfallen und ihrer Waren zu berauben, sei es in Fehde mit Nachbarkönigen, die ihm den Zins weigerten. Denn er war ein gewaltiger Kämpe und duldete nicht, dass auf viele hundert Meilen ein Fürst größer und reicher war als er. Dazu übte er aufs Grausamste das Strandrecht an elenden Schiffbrüchigen, und obwohl seine Untertanen arme Schiffer waren, deren hölzerne Häuser das Königsschloss so nieder und unscheinbar umstanden, wie Haselbüsche im Wald den Stamm einer hundertjährigen Eiche, gönnte er ihnen doch keinen Anteil an der Beute, die zu gewinnen sie ihre Haut zu Markte tragen mussten, und bestrafte mit dem Abhauen der rechten Hand und dem Tode am Galgen jeden, der sich aus den Trümmern eines gescheiterten Schiffes etwa nur ein Tönnchen mit Wein oder einen angeschwemmten Beutel mit Kupfergeld angeeignet hatte. Dieser gewalttätige Herr hatte eine sanfte, schüchterne Frau besessen, die ihm niemals Grund zur Klage gab, da sie sich jeder seiner herrischen Launen demütig unterwarf. Gleichwohl ging das Gerücht, ihren frühen Tod habe der Jähzorn ihres Gemahls verschuldet, der im Rausch die Hand gegen die zarte Wehrlose erhoben, weil sie ihm einmal ein Fischgericht nicht nach seinem Geschmack bereitet hatte. Das hatte seinen wilden Sinn noch mehr verdüstert, und niemand konnte sich rühmen, um seinen breiten Mund jemals den Schimmer eines Lächelns hervorgelockt zu haben, als seine einzige Tochter, Prinzessin Stina, die in allem das Widerspiel des Vaters war, doch auch der allzu gefügigen Mutter nicht nachartete. Denn sie hatte nur deren reiches goldenes Haar und die meerblauen Augen geerbt und die schlanke, biegsame Gestalt. Auf dieser aber saß ein eigener und eigensinniger Mädchenkopf, der nur dann seinen Willen nicht durchsetzte, wenn er mit dem Eisenkopf des Vaters zusammenstieß. Da sie aber in dem finsteren Schlosse einsam aufwuchs und viele Zeit hatte, sich über das Leben und die Menschen Gedanken zu machen, auch das klägliche Schicksal der Mutter ihr gegenwärtig blieb, wurde sie früh klug genug, die Sturmzeichen, die auf der Stirn des Vaters standen, zu erkennen, wie ein erfahrener Schiffer auf offener See die Schrift am Himmel zu deuten versteht, um beide dann dem Ausbruch des Unwetters bei Zeiten auszuweichen. Nun war es an einem warmen Sommersonntag, dass die junge Königstochter Lust bekommen hatte, in der See zu baden, in einer kleinen Bucht, die tief zwischen schroffe Uferfelsen hineintrat. Auch war zum Überfluss oben am Strande in weitem Umkreise ein Seil gespannt, damit kein neugieriger Späher bei Todesstrafe den eingefriedeten Bezirk betreten sollte und nur die Möwen zuschauen konnten, wenn die Prinzessin ihren weißen, jungen Leib in der hochaufspritzenden Brandung kühlte. Nachdem sie dieses vergnüglichen Spiels eine Stunde lang sich erfreut hatte, ließ sie sich von ihrer alten Magd wieder ankleiden und nur das goldene Haar, das ihr weit über den Rücken hinabfloß, frei im Winde spielen, damit die Mittagssonne es trockne. So schritt sie langsam, hoch aufatmend in der würzigen Seeluft unten am Strande dahin, mit den kleinen weißen Füßen unbeschuht auf den reinen, warm durchsonnten Ufersand tretend, die goldenen Schülein in der Hand, in dem wonnigen Nachgefühl der eben genossenen Erquickung. Zuweilen blieb sie einen Augenblick stehen, eine seltsame Muschel zu betrachten, die die Flut ans Land gespült hatte, oder eine der perlmutterfarbenen, durchsichtigen Quallen, die mühsam atmend von der Ebbe zurückgelassen waren und sich wieder in ihr Element heimsehnten. Dies alles aber war ihr zu bekannt, um lange dabei zu verweilen. Als sie aber die äußersten Hütten des Schifferdorfs erreicht hatte, fiel ihr etwas ins Auge, das ihren Schritt hemmte, da es sich gar absonderlich ausnahm. Die Düne lag um diese Zeit, wo alle Leute bei Tische saßen und ihr dürftiges Mahl verzehrten, völlig still und menschenleer, da des Sonntags wegen auch alle Boote auf den Strand gezogen waren und selbst die Kinder und Hunde sich beflissen, den Feiertag zu heiligen. Vor der niedersten Hütte aber, aus deren Schornstein ein fadendünner Rauch in die stahlklare Luft hinaufwirbelte, saß ein junger Mensch, der nicht über 20 Jahre sein mochte, in einem reingewaschenen, aber viel geflickten Anzug, weiten leinenen Schifferhosen, einem groben Hemde, das vorn offen die breite, gebräunte Brust freiließ, eine blaue Jacke aus dickem Fries leicht über die Schulter geworfen. Er hatte den Kopf gesenkt und betrachtete mit sinnenden Augen eine Perlenschnur in seiner Hand, deren große Kugeln, in zartem Irisglanz spielend, er langsam an einer Schnur auf- und abrollen ließ. Um sein Bänkchen her hatte sich eine wunderliche Gesellschaft versammelt, gleich ihm in den Anblick des kostbaren Geschmeides vertieft. Ein großer, hässlicher Hund, der seine struppigen Tatzen auf das Knie des Jünglings gelegt hatte, die Perlenschnur beroch und, enttäuscht, den schweren Kopf schüttelnd, ihn dann zwischen die Tatzen legte. Ein Kätzchen, das auf dem andern Knie saß und mit dem roten Züngelchen die Perlen beleckte, sich aber prustend abwandte, da es sie nicht genießbar fand. Endlich ein alter Rabe, der dem Jüngling auf der Schulter saß und gleichfalls seine Enttäuschung zu erkennen gab, da er vergebens daran gepickt hatte. Diese sichtbare Verstimmung seines Hausgesindes schien den jungen Schiffer zu belustigen. Er hielt dem Raben die Perlenschnur dicht vor den Schnabel, schüttelte die Kügelchen dem Hunde spielend auf den groben Kopf und ließ sie dem Kätzchen über das weiche Fell gleiten. Unter diesen Neckereien blickte er erst auf, als die Prinzessin dicht vor ihm stand. Da stieg ihm eine dunkle Röte ins Gesicht. Er warf die dichte Mähne blonder Haare, die ihm über die Stirn gefallen war, hastig zurück, zog das Hemd über der Brust zusammen und fuhr mit einem so raschen Ruck von der Bank in die Höhe, dass Hund und Katze erschrocken zurückschnellten, der Rabe aber mit einem vorwurfsvollen, heiseren Krächzen aufflatterte und sich auf das Schindeldach der Hütte zurückzog. Von Prinzess Stinas Lippen war ein kleines silbernes Lachen erklungen, sogleich aber wurde sie wieder ernsthaft, als sie sah, wie unbehülflich der schöne große Junge ihr gegenüberstand. »Es tut mir leid, dass ich dich aufgeschreckt habe«, sagte sie freundlich. »Ich bin die Prinzessin Stina, und wer bist du?« »Ich heiße Nils«, erwiderte er mit stockender Stimme. Er kannte die Prinzessin wohl, doch hatte er sie immer nur aus der Ferne gesehen und hätte sich nie getraut, sie anzureden. Sie aber sah ihn zum ersten Mal, und er gefiel ihr gut mit seinem offenen, treuherzigen Gesicht, den dunkelgrauen Augen und roten Lippen. Er wäre ihr auch sonst wohl aufgefallen unter seinen gröberen Kameraden. Ihr Vater aber hatte ihr verboten, sich mit dem Schiffervolk gemein zu machen, ja, selbst mit den Mädchen durfte sie sich in kein Geplauder einlassen. Sie schickte daher einen raschen Blick hinaus nach dem Königsschloss. Da sie aber sah, dass es noch zu weit entfernt war, um von dort aus gesehen zu werden, warf sie den kleinen Kopf in den Nacken, wie um ihren Willen anzudeuten, einmal nach diesem ihrem Kopfe zu handeln, und sagte mit einem gnädigen Lächeln, »Da hast du eine wundervolle Perlenschnur, Nils. Wie bist du dazu gekommen?« »Ich habe sie aus dem Meer gefischt, Prinzessin«, antwortete Nils, so sehr in den Anblick des reizenden jungen Gesichts vertieft, dass ihm nichts Besseres einfiel und er das Halsband recht tölpelhaft vor sich hinhielt. »Lass sie mich einmal näher betrachten, Nils. Nein, wie groß und vollkommen rund die Perlen sind, eine wie die andere. Dergleichen hat mein Vater nicht in seinem Schatz. Viele tausend Taler kann das Kleinod wert sein.« Er reichte es ihr hin, mit einer so gleichgültigen Gebärde, als ob er ihr nur einen Apfel böte. »Wenn du Gefallen daran findest, so nimm sie«, sagte er. »Ich kann doch nichts damit anfangen.« Sie hatte den Schmuck in ihre schlanken Fingerchen genommen und lachte über das ganze Gesicht, während sie die Perlen hin und her drehte, um sie in der Sonne blinken zu lassen. »Wie schön«, sagte sie, ganz hingerissen. »Aber geschenkt kann ich sie nicht nehmen. Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Dies aber ist ein gar zu großes, und wir zwei sind noch nicht einmal Freunde.« Drinnen in der Hütte hörten sie jetzt eine Weiberstimme rufen. »Wo bleibst du, Nils? Das Essen ist fertig.« Er rührte sich aber nicht. »Du musst hinein, Nils«, sagte die Prinzessin. »Ist das deine Frau, die dich gerufen hat?« »Meine Mutter. Ich habe noch keine Frau.« Indem wurde die Tür der Hütte aufgerissen und eine kleine, alte Frau mit einem vielgefurchten Gesicht unter den silbernen Haaren erschien auf der Schwelle. Sie hatte schon den welken Mund zu einer Scheltrede geöffnet. Als sie aber die Prinzessin erblickte, tat sie die Augen groß auf, machte einen unbeholfenen, schiefen Knicks und rief, »Die gnädige Prinzess! Nein, die Ehre! Hält sie sich nicht zu vornehm, mit einem armen Schifferjungen zu reden, der noch dazu so ein Tölpel ist, ihr nicht einmal einen Sitz anzubieten?« Dann, die Perlenschnur in der Hand des Königskindes erblickend, »Ah«, fuhr sie fort, »du hast ihr den Schmuck gezeigt, Nils, und sie hat Lust bekommen, ihn zu kaufen. Ja, schöne Prinzessin, so was ist nur für euresgleichen. Die Perlen sind so groß und kostbar, nur ein König kann seinem Töchterchen einen solchen Schmuck umhängen.« »Ich habe der Prinzessin die Schnur geschenkt«, sagte Nils. Die Alte fuhr zurück und starrte den Sohn an, ob er etwa plötzlich den Verstand verloren hätte. »Geschenkt«, stammelte sie, »einen Schatz, der uns für immer aus aller Not helfen könnte? Bist du denn ganz von Sinnen, Nils? O, ich ärmstes Weib, mit einem solchen Sohn geschlagen zu sein!« »Seid nur ruhig, Frau«, sagte die Prinzess. »Ich habe ihm schon erklärt, ich nehme kein so großes Geschenk. Ich werde meinen Vater bitten, mir die Perlen zu kaufen.« »Nein«, murmelte Nils heftig, »ich nehme nichts dafür. Was ich einmal verschenkt habe, lasse ich mir nicht bezahlen.« Damit wandte er sich der Türe zu, und um alles Weitere abzuschneiden, trat er in die Hütte hinein und verschwand drinnen in dem dunklen Herdraum. Die Alte sah ihm mit kummervollem Kopfschütteln nach. »Da siehst du, Prinzessin, wie er ist. Sage selbst, ob ich über einen so ungeratenen Sohn mich nicht schämen und grämen soll. Aber freilich, er kann nichts dafür, dass nicht mehr Vernunft unter seinem dicken Haarschopf wohnt. Es ist ihm eben schon in der Wiege angetan, und das bringt nun kein Bitten und Schelten aus ihm heraus.« Die Prinzessin sah sie fragend an. »Wie meinst du das, Frau?« »Ja, schon in der Wiege«, fuhr die Alte eifrig fort, »denn du musst wissen, er ist mein siebentes Kind, das einzige, das mir noch übrig geblieben ist. Die anderen sechs sind alle tot, teils im Meer ertrunken, teils in den Kämpfen unter deinem Herrn Vater umgekommen. Als aber mein Nils auf die Welt kam, waren sie alle noch zu Hause, und ich wußte nicht jeden Tag, wie ich sie satt machen sollte, die gefräßigen jungen Seehunde. Darum war die Freude nicht groß über den siebenten, obwohl er von seinen Brüdern schon als ganz kleine Krabbe der schönste war. Sein Vater aber, was mein Mann war, hätte ihn am liebsten mit in die See genommen und den Fischen vorgeworfen. Denn wir waren blutarm und hatten nicht einmal einen Paten zu dem Neugeborenen. Also sitze ich vor der Hütte in schweren Gedanken, und neben mir in der Wiege schläft der arme Wurm, und ich flickte gerade an einem Netz, da sehe ich Jens mit einer schönen, vornehmen Dame daherkommen, gerade auf mich zu, und mir schwante gleich etwas Absonderliches, denn so etwas Herrliches wie diese Fremde hatte ich noch nie gesehen. Ein langes, luftiges Kleid hatte sie an, mit silbernen Blumen gestickt, und einen blauen Schleier, der ihr hinten über den Rücken wehte, und ein Gesicht. »Du bist doch gewiß schön, Prinzessin, aber sie war weit schöner, so daß ich gleich merken konnte, sie war gar kein Menschenkind, sondern etwas Übermenschliches, eine der Feen, von denen man erzählt, die man aber nie zu sehen bekommt, da sie weiter ins Land hinein wohnen, wo es Wälder und Wiesen gibt, sie aber getrauen sich nie ans Meer hinaus. Und richtig, so eine war sie, und denk, es hatte sie die Neugier angewandelt, auch einmal das viele Wasser zu sehen, und um ein Haar hätte sie es hart büßen müssen. Denn sie hatte der Lust nicht widerstehen können, sich ins Wasser zu tauchen, da es gerade ein heißer Tag war, hatte ihr Gewand und den Schleier abgeworfen und war in die Brandung hineingestiegen. Das war eben an der Stelle, wo auch du zu baden pflegst, und damals war noch kein Tau um die Bucht gespannt, Unberufene abzuhalten. Da war ein junger Schiffer dazu gekommen, der hatte das fremde Wesen unten im Wasser plätschern und ihr Kleid auf den Klippen liegen sehen und war so tückisch gewesen, nach dem kostbaren Gewand zu greifen und ihr zu drohen, er werde den Raub nur gegen schweres Lösegeld wieder herausgeben. Die Fee aber hat keine Macht, wenn sie ihren Schleier nicht auf dem Haupte trägt, also dass sie sich verzweifelt in der Gewalt des frechen Burschen sah und kläglich um Hilfe zu schreien anfing. Zum Glück kam da Jens eben des Weges, hörte die Klage des armen Feenfräuleins und jagte dem Räuber seine Beute wieder ab. Er dachte an keinen Lohn, sondern entfernte sich stillschweigend, nachdem er das Gewand wieder hingelegt hatte. Die Fee aber holte ihn ein und sagte, wer sie sei und dass sie ihm ihre Rettung schulde, und er möchte sich irgendeine Gunst von ihr ausbitten. Erst weigerte er sich hartnäckig, bis ihm einfiel, dass sein kleiner Sohn noch keinen Paten habe, und da die schöne Überirdische sogleich willens war, uns diesen Dienst zu leisten, folgte sie ihm zu unserem Hause, wo wir dann den Kleinen in die beste Winde wickelten und zur Taufe trugen. Jens hatte mir alles erzählt, so war ich voller Freuden und dachte, eine so mächtige Patin werde dem Täufling etwas sehr Kostbares ins Taufkissen stecken. Aber ich hatte mich schwer getäuscht. Nichts anderes tat sie, als dass sie das Jüngelchen auf den Arm nahm, es auf die großen Augen küßte und dann, da das Kind mit beiden Fäustchen nach ihrem blanken Schleier griff, ihn lachend aus seinen Fingerchen losmachte. Darauf ergriff sie die kleine rechte Hand und sagte, »Diese Hand soll immer offen sein und keine Gabe versagen können.« Und dann strich sie über das linke Händchen, »und diese Hand«, sagte sie, »soll nicht wissen, was die andere Hand tut.« »So, nun habe ich eurem lieben Kinde ein Glückslos eingebunden, das mehr wert ist, als wenn ich ihm Gold und Edelsteine in die Wiege gelegt hätte. Und nun mögen es alle guten Christen behüten und zur Freude seiner Eltern aufwachsen lassen.« Und dann war sie verschwunden. Die Prinzessin hatte sich während dieser Erzählung auf das Bänkchen neben der Tür gesetzt. Sie hielt die Perlenschnur immer noch in der Hand, doch ohne darauf zu blicken, da sie gespannt und ganz heiß vor Aufmerksamkeit der Alten zuhörte. Ihre Magd stand ein paar Schritt abseits, so daß sie nicht alle Worte verstand. Der Hund und das Kätzchen aber hatten sich wieder herangemacht, und nur der Rabe schien dem Landfrieden nicht zu trauen, sondern schlug auf dem Dachfirst zuweilen mit den struppigen Flügeln und krächzte, wie wenn er sehr ungehalten darüber wäre, daß das Königskind seinen Herrn von der Bank verdrängt hatte. »Und wie ging es dann weiter?« fragte die Prinzessin, während die Alte ihre Augen trocknete, die bei der Erinnerung an die getäuschte Hoffnung übergegangen waren. »O Prinzessin«, rief sie, »schlecht genug ist's gegangen, ja, schlimmer, als wir uns damals träumen ließen. Denn während seine Brüder schon ganz jung wacker mithalfen, etwas zu verdienen, hat der unnütze Wicht uns nur immer auf der Schüssel gelegen, und das tüchtig, da er von allen der Stärkste und Größte wurde. Nicht, dass er zum Arbeiten zu faul gewesen wäre, vielmehr zeigte er sich anstellig und gutwillig zu allem, wozu sein Vater ihn brauchen konnte. Aber da ihn die tückische Patin verhext hatte, war kein Segen dabei, denn was er verdiente, hielt er mit keiner Hand fest, sondern verschenkte und verschleuderte alles an jeden ersten Besten, der sich seine dumme Gutherzigkeit zunutze machte. Solange mein Jens und unsere anderen Jungen noch lebten, konnte ich mich darüber trösten, dass ich an diesem Jüngsten keine Freude erlebte und man ihm den Spitznamen aufgebracht hatte, Nils mit der offenen Hand. Denn wir hatten das mit dem Patengeschenk der geizigen Fee nicht geheim gehalten. Wie ich nun aber Witwe geworden war und hatte von meinen 7 nur den einen, den Nichtsnutz, übrig behalten, da sah ich, wie ich mit ihm gestraft war, statt dass ich an ihm einen Versorger gehabt hätte. Denn er rührt sich freilich bei Tag und Nacht, wo es eine Arbeit gibt, und ist der geschickteste Fischer weit herum. Aber wenn er mit seinem schweren Netz von seinem Fang zurückkehrt, im Umsehen ist ihm die ganze Beute durch die Finger geglitten. Zuerst schon auf der See. Denn sogar die Möwen kennen ihn und wissen, dass er ihr Schreien und Betteln um sein Boot nicht hören kann, ohne ihnen ein paar Fische hinzuwerfen. Und dann am Strande, wenn er eben gelandet ist, stehen schon in Haufen die armen Leute und zerlumpten Kinder und brauchen nur die Hand auszustrecken, so haben sie ihren Teil weg von seinem Fang. Dabei ist er immer noch ein so guter Sohn, dass er ein weniges zurückbehält, um mich nicht Hunger leiden zu lassen, wenn auch für ihn nichts übrig bleibt, so dass ich mich oft wundere, wie er sich nähren mag, um doch immer gesund und stark zu bleiben. Daran aber denkt er nicht, dass wir aus unserer Armut uns herausreißen könnten, wenn er seine Fische zur Stadt trüge und auf dem Markt verkaufte, statt sie an Tagediebe und Lumpengesindel zu verschenken. Sieh nur das Dach unserer Hütte an, wie viel Löcher es hat, und die Wand dort wird nächstens zusammenbrechen. Aber wir haben's nicht dazu, den Dachdecker und Maurer zu bezahlen, und was Nils daran flickt, reißt bald wieder ein. Da hast ihn gesehen, Prinzessin, in seinem schlechten Anzug, obwohl Sonntag ist. Aber wie soll er anständiger einhergehen, da er überhaupt keine anderen Kleider hat, als die er auf dem Leibe trägt, und mit denen er in Wind und Wetter aufs Meer hinausfährt. Wenn sein Hemd gewaschen oder seine Hose geflickt werden muss, legt er sich zu Bette und wartet, bis ich alles notdürftig zustande gebracht habe. O, du mein Heiland, welch ein Kreuz hast du mir, armen Weibe, mit diesem Sohne aufgeladen!« Sie weinte still vor sich hin, dass es die Prinzessin recht erbarmte, aber sie wußte ihr keinen besseren Trost, als dass sie sagte, »Er ist noch jung, und Verstand kommt nicht vor Jahren.« Die Alte aber schüttelte heftig den Kopf. »Nein, Prinzessin, dazu ist keine Hoffnung. Ja, wenn er nicht von der Fee verwunschen worden wäre. So aber ist es ihm schon als kleinem Balg ins Blut gegangen. Selbst den Tieren, wenn sie ihn anbetteln, kann er nichts abschlagen. Wie oft hat er seinen letzten Bissen mit dem Hunde Thor und dem Kätzchen Mimir geteilt oder dem Raben Hugin einen gebratenen Fisch in den Schnabel gesteckt. Und einmal betraf ich ihn sogar, wie er die Mäuse fütterte, die unter dem Herde pfiffen, und lachte, als ich ihn ausschalt, dass er solche Diebe uns noch recht ins Haus gewöhnen wollte. Sie seien gar zu lustige Narren und hätten so gut Hunger wie andere Geschöpfe. Nein, er wird sich nie bessern. Hat er nicht eben erst eine so himmelschreiende Torheit begangen, da er das kostbare Geschmeide an dich wegschenkte, die du ja sonst schon schöne Sachen in Fülle hast? Als er gestern Abend die Perlen von seiner Fahrt mit nach Hause brachte, war ich in heller Freude und sagte ihm, dafür gibt uns der Händler in der Stadt einen Haufen Geld und wir können uns endlich ein bisschen regen. Ich kaufe dir einen neuen Anzug und mir einen Mantel, denn mein Alter ist nachgerade nur noch ein mürber Fetzen. Ich wollte auch die Schnur in Verwahrung nehmen, da ich ihm nicht traute. Er aber sagte, »Lass sie mir nur noch, Mutter, ich freue mich so an dem Glanz.« Und so war ich einfältig genug, sie ihm zu lassen, denn ich fürchtete nicht, er möchte das königliche Geschmeide an Schifferkinder oder Bettelweiber verschenken. Dir, Prinzessin, hätte ich es wohl gegönnt, dein Vater hätte es nach seinem Werte bezahlt. Dass er aber nichts dafür nehmen will, weil er es dir einmal freiwillig verehrt hat, sei unbesorgt, Frau, fiel ihr die Prinzessin ins Wort. Ich habe ihm schon gesagt, ich nehme so etwas Kostbares nicht geschenkt. Nun will ich es nur gleich dem Könige, meinem Vater, zeigen und schicke dir das Geld dafür, du magst es für euch verwenden, wenn Nils nichts davon hören will. Damit winkte sie ihrer Magd, warf noch einen Blick in die Hütte, ob Nils nicht wieder zum Vorschein käme, und ging, der Schiffersfrau gnädig zunickend, auf ihren bloßen Füßchen hinweg dem Königsschlosse zu. Es war aber noch keine Stunde vergangen, die Mutter hatte die Schüsseln, aus der sie ihr dürftiges Mahl eingenommen, soeben abgespült und das Herdfeuer gelöscht. Nils lag lang ausgestreckt auf der Bank in halbem Traum, durch den das Goldhaar und die blanken Füßchen einer schlanken jungen Schönheit schimmerten. Da kam vom Schlosse daher ein finster blickender Mann mit einem breiten Schwert im Gurt und einem großen Spieß in der Hand, fragte nach dem Schiffer Nils und sagte, er habe selbigen vor, das Angesicht des Königs zu führen. Die Mutter, die nichts anderes dachte, als ihr Sohn werde bei Hofe besonders geehrt und mit einem schweren Beutel voll Gold entlassen werden, wurde ganz rot vor Freuden, kämmte ihrem Nils erst noch das Haar und strich ihm die Falten aus der Jacke. Dann sah sie ihm, der wie in einem Traum dem Abgesandten folgte, so lange nach, als ihre Augen ihn erreichen konnten. »Endlich einmal«, dachte sie, »wird er mit voller Hand zu mir zurückkehren«, und dass er sie nicht gleich wieder auftut, dafür will ich schon sorgen. Auch Nils, obwohl Vorausdenken sonst nicht seine Sache war, verhoffte sich einen freundlichen Empfang und war nicht wenig bestürzt, als er, von dem König geführt, der in einer großen düsteren Halle beim Becher saß, dessen strafenden Blick auf sich gerichtet sah. Neben dem grimmigen Vater saß freilich seine Tochter, die jetzt ihr Haar geflochten und wie ein goldenes Diadem um den feinen Kopf geschlungen, auch ihre Füße wieder beschuht hatte, übrigens aber mit einem halb schmollenden, halb bekümmerten Gesicht vor sich hinsah, als ob sie dem Jüngling nie im Leben begegnet wäre. Der König musterte ihn erst vom Kopf bis zu den Füßen und sagte dann mit einer rauen Stimme und etlichen Knirschen seiner starken Zähne, »Du hast der Prinzessin eine kostbare Perlenschnur geschenkt. Wie bist du in ihren Besitz gekommen? Dass du sie, wie du sagst, aus dem Meere gefischt hättest, klingt wie ein erlogenes Märchen. Wahrscheinlich hat die Flut sie von einem gescheiterten Schiff an den Strand gespült, wo du sie gefunden hast. Weißt du nicht, welche Strafe darauf steht, wenn jemand sich Strandgut aneignet, statt es dem Könige auszuliefern?« »Herr König«, sagte Nils, indem er die Augen furchtlos erhob, obwohl die Anklage ihm das Blut in die Wangen trieb, »es verhält sich nicht so, wie du mir Schuld gibst. Die ganze Wahrheit aber habe ich freilich auch der Prinzessin Stina nicht gesagt, weil sie nicht weiter danach fragte. Nun aber will ich dir nichts verhehlen. Du wirst dich entsinnen, dass vor zwei Nächten ein gewaltiger Sturm an unserer Küste getobt hat. Wie ich aber am anderen Morgen mit meinem Boot hinausfuhr, um nach den Netzen zu sehen, die ich tags zuvor gelegt hatte, war das Wasser glatt wie meine Hand, die Luft so still, dass ich das Segel reffen und mich in die Riemen legen musste. Ich war wenig froh, denn ich fürchtete, ich würde die Netze zerrissen finden und keinen Fang machen. Und so war's auch. Und auch sonst, soweit ich in die stille Flut hinabschauen konnte, kein Fisch ließ sich blicken. So fuhr ich immer weiter in die See hinaus, bis zu der Klippe, die du kennst, die mit den oberen Zacken wie mit zwei Hörnern mannshoch aus dem Wasser herausragt, und man nennt sie darum die Teufelsklippe. Da wollte ich, da es schon Mittag geworden war, anlegen und ein wenig rasten, auch einen Bissen Brot essen, weil ich Hunger bekommen hatte. Wie ich mich aber über den Bootsrand beuge, um zu sehen, wie es drunten war, damit ich nicht auf eine Felsenzinke aufliefe, sehe ich unten etwas blinken, wie einen goldenen Reif. Und ohne mich zu besinnen, springe ich über Bord, tauche hinunter und fasse das blanke Ding. Und da ich, wieder hinaufgekommen, es oben im Licht betrachte, war's ein Krönlein von feinstem Golde, nur daumensbreit, doch an jedem seiner Zacken ein funkelnder Stein, wie ich so Herrliches nie zuvor gesehen hatte. Ich band nun mein Boot an der Klippe fest und stieg selbst hinaus, um in der Sonne meine Kleider zu trocknen. Ich hatte aber nur erst eine kleine Weile da oben gesessen, immer das goldene Ding hin und her wendend, um es in der Sonne blitzen zu lassen, Da sah ich fern übers Meer etwas herankommen, wie einen Wagen, den Rosse mit silbernen Mähnen zogen, und in dem Wagen saß eine Frau, deren Haar hinter ihr dreinflatterte und 1000 Perlen ringsumher versprühte. Als sie aber ganz nahe herangekommen war, erkannte ich, dass sie nicht in einem Wagen saß, sondern in der hohlen Welle schwamm und dass die silbernen Mähne nichts waren als die schäumenden Flutkämme. Die letzte Woge hob sie auf meine Klippe hinauf, unweit von meinem Sitz, und ich sah jetzt, dass es keine andere als die Meerfrau war, die mir freundlich zunickte, so dass ich keine Furcht empfand. »Verwegener Lügenbold«, herrschte ihn der König an, »wagst du mir alte Schiffermärchen aufzutischen? 100 Mal bin ich übers Meer gefahren, und keine Meerfrau ist mir je begegnet.« »Verzeiht, Herr König«, erwiderte der Jüngling bescheiden, »mein Vater, der nie eine Lüge sagte, hat mir erzählt, dass er selbst sie einmal gesehen habe, auch wie ich am hohen Mittag in der hellen Sonne, und hat sie mir beschrieben, ganz wie ich sie jetzt neben mir sah, eine schöne Frau, nicht übermenschlich groß, in einem langen Gewande, grün wie Seegras, aber ganz leicht und durchsichtig, denn die Meerspinne habe es ihr gesponnen«, sagte der Vater. »Und ihr langes Haar, das sie umfloß wie ein Mantel, sei ganz mit Perlenschnüren durchflochten gewesen, und zu oberst sei ihr ein goldener Kronreif gesessen. So sei sie vor ihm aufgetaucht, aber da sie ihn gewahrte, gleich wieder in die Tiefe geschossen, wie ein aufgeschreckter Seehund von einer Klippe. Nun, diesmal floh sie nicht, sondern schien sich in der starken Sonnenglut ganz wohl zu behagen, so daß ich sie genau betrachten konnte. Es war alles an ihr, wie der Vater gesagt hatte, nur viel schöner, als ich mir's vorgestellt, zumal die Augen der Frau so groß und glänzend, daß ich immer nur hineinsehen mußte, als hätten sie mich verzaubert. Und so rührte ich mich nicht, und das Brot, von dem ich gegessen hatte, fiel mir aus der Hand und rollte die Klippe hinab ins Meer. Da lachte die schöne Frau und sagte, »Lass dir's nicht leid sein, ich will dir den Verlust reichlich vergüten.« »Wieder eine verdammte Lüge«, brauste der König auf. »Weiß man nicht, dass alle Necken und Nixen, Meerweiber und Wassermänner stumm sind wie die Fische?« »Es mag wohl sein, Herr König«, versetzte Nils, indem er den wilden Blick des Gewaltherrn ruhig aushielt. »Ich kann nur sagen, was sich mit mir zugetragen hat, und das war, dass die Meerfrau jene Worte sprach, in einer Mundart, die ich nicht allzu gut verstand. Es klang fast wie die Rede der Matrosen auf den engländischen Schiffen, die zuweilen an unserer Küste anlaufen. Auch habe ich nicht all ihre Worte behalten, nur dass sie mir klar machte, die Krone, die ich heraufgeholt, gehöre ihr, und ich solle sie ihr wiedergeben. Der furchtbare Sturm gestern habe das Meer bis zum Grunde aufgewühlt, obwohl es sonst in der Tiefe immer still und klar sei, und habe ihr den Goldreif vom Kopf gerissen und so jählings weggetrieben, dass sie ihn nicht habe wiederfinden können. Sie brauche aber ihre Krone, denn an der hänge ihre Herrschgewalt. Nun war ich nicht sehr zufrieden damit, dass ich den Schatz herausgeben sollte, denn ich wußte wohl, was er wert war, und dass ich, wenn ich ihn dem Goldschmied verkaufte, viel Geld dafür bekommen würde, genug, um uns eine neue Hütte zu bauen, meiner Mutter einen Mantel zu kaufen für den Winter und ein neues Gewand für mich selbst. Da sie aber darum bat und mich so beweglich mit den glänzenden Augen dabei anblickte, das Krönchen ja auch ihr gehörte, besann ich mich nicht weiter, sondern reichte es ihr hin. Sie griff danach mit beiden Händen, setzte sich's auf ihr schwarzes Haar und schlang eine Strähne desselben durch den Reif, ihn so zu befestigen. Dabei lächelte sie mich gütig an und sagte, »Du sollst nicht bloß Dank haben, sondern auch deinen Finderlohn.« Damit band sie sich eine Perlenschnur vom Halse, diese da, die auf dem Tische liegt, und gab sie mir, indem sie sagte, »Du magst deine Liebste damit schmücken.« »Ich habe keine Liebste«, antwortete ich. »An Lieschen, die ich geliebt habe, ist tot.« »Nun«, sagte sie, »du findest wohl eine andere, die schön genug ist, dass sie solchen Halsschmuck tragen kann.« Und dann lachte sie, nickte mir noch einmal zu und winkte mit den weißen Armen zur Flut hinab. Sogleich fing es unten, wo es bis dahin spiegelglatt gewesen war, mächtig an zu wallen und zu schäumen, eine hohe Sturzwelle schwang sich bis zur Höhe der Klippe hinauf und ergriff die Meerfrau wie mit einem starken Arm, so daß sie ganz darin eingehüllt wurde und alsbald vor meinen erstaunten Augen in der Tiefe verschwand. Ende von Abschnitt 12.